Xayida hatte sich erhoben und stand gesenkten Hauptes vor ihm. »Willst du mir bedingungslos gehorchen, auch wenn es dir noch so schwer fällt, was ich dir befehle, ohne Widerrede und ohne zu murren? Ich will es, Herr und Meister, und du sollst sehen, dass wir alles bewirken können, wenn wir meine Künste mit deiner Macht vereinigen.« »Gut«, erwiderte Bastian, »dann nehme ich dich in meinen Dienst. Du wirst dieses Schloss verlassen und mit mir zum Elfenbeinturm ziehen, wo ich mit Mondenkind zusammenzutreffen gedenke.« Xayides Augen glommen für den Bruchteil einer Sekunde rot und grün auf, doch sogleich senkte sie wieder ihre langen Wimpern darüber und sagte, »Ich gehorche, Herr und Meister.« »Wir müssen zuerst unsere anderen Weggenossen wiederfinden«, entschied Bastian. »Wer weiß, wo sie jetzt sind?« »Nicht sehr weit von hier. Ich habe sie ein wenig in die Irre geführt.« »Zum letzten Mal«, erwiderte Bastian. »Zum letzten Mal, Herr«, wiederholte sie. »Aber wie wollen wir hinkommen? Soll ich zu Fuß gehen, nachts und durch diesen Wald?« »Fuchur wird uns tragen«, befahl Bastian. »Er ist stark genug, mit uns allen zu fliegen.« Fuchur hob das Haupt und sah Bastian an. Seine rubinroten Augenbälle funkelten. »Stark genug bin ich, Bastian Balthasar Bux. Aber ich will dieses Weib nicht tragen.« »Du wirst es dennoch tun, weil ich es dir befehle«, sagte Bastian. Der Glücksdrache schaute Atrio an und der nickte ihm unmerklich zu. Bastian hatte es dennoch gesehen. Alle setzten sich auf Fuchurs Rücken, der sogleich in die Lüfte emporstieg. »Wohin?« »Einfach geradeaus«, sagte Xayide. »Wohin?« fragte Fuchur noch einmal, als habe er es nicht gehört. »Geradeaus«, rief ihm Bastian zu. »Du hast es gut verstanden.« »Tu's nur«, sagte Atrio leise, und Fuchur tat es. Eine halbe Stunde später, der Morgen graute bereits, sahen sie unter sich viele Lagerfeuer und der Glücksdrache landete. In der Zwischenzeit waren neue Phantasier dazugestoßen und viele von ihnen hatten Zelte mitgebracht. Das Lager glich einer regelrechten Stadt aus Zelten, die sich da am Rande des Orchideenwaldes auf einer weiten, blumenbedeckten Wiese ausbreitete. »Wie viele sind es denn jetzt schon?« wollte Bastian wissen. Und Iloan, der inzwischen den Zug angeführt hatte und nun zur Begrüßung erschienen war, erklärte ihm, genau habe man die Teilnehmer noch nicht zählen können, aber es seien gewiss schon an die 1000. Und übrigens gäbe es da noch etwas anderes, ziemlich Sonderbares. Kurz nachdem man das Lager aufgeschlagen habe, also noch vor Mitternacht, seien 5 von diesen Panzerriesen erschienen. Sie hätten sich jedoch friedlich verhalten und seien abseits geblieben. Niemand habe natürlich gewagt, sich ihnen zu nähern, und sie hätten eine große Sänfte aus roten Korallen mit sich getragen, die jedoch leer sei.